1. So sprich der Herr, ICH word gegen Babylon und die Bewohner dieses feindlichen Lands einen zerstörerischen Wind entfachen. 2. ICH sende fremde nach Babylon, die das Land y getrade werfeln und es vollständig leeren werden, wenn sie die Stadt von allen Seiten belagen. 3. Weder der Bogenschütz noch der Gepanzerkrieger sollen verschont werden, vernichtet das gesamte hier Babylons one jeglichnade. 4. Die Getoteten werden im Land der Kalder liegen bleiben und die Schwerverletzten werden die Strassen der Stadt füllen. 5. Denn Israel und Judah werden von ihrem Gott, dem Herrn der Heerscheren, nicht verlassen, obwohl er Landwoller should gegenüber dem Heiligen Israels ist. 6. Fleet aus Babylon, damit Jeder sein Leben rettet und nicht wegen der Sünden dieser Stadt vernichtet wird, dies ist die Sieg der Gottlichen rasch. 7. Babylon war in der Hand des Herrn y ein goldener Becher, der die Ganze der berauscht, so dass die Volke durch seinen Wein den Verstand verloren. 8. Plötzlich ist Babylon gefallen und zerstört worden, klagt über die Stadt und sucht Heilmittel für ihren Schmerz, obwohl es kaum Hoffnung gibt. 9. Wer versuchten, Babylon zu heilen, aber es war vergeblich, die Schalb verlassen wer es, da sein Erteil bis zum Himmelreich und die Wolken berührt. 10. Der Herr hat uns sehr gerechtigkeit ans Licht gebracht, kommt, lasst uns in Zion von den Taten des Herrn, uns sehr Gottes, berichten. 11. Schaff die Fehl und nehmt die Schilder auf, denn der Herr hat die Könige der Mieder gegen Babylon aufgestachelt, im seinen Tempel zu rächen. 12. Stellt die Banner gegen die Mauern Babylons auf, verstärkt die Wachen und bereitet Hinterhalt vor, denn der Herr führt seinen Plan gegen die Stadt aus 13. Du Stadt, die in großen Gewossen liegt und reih in Scharzen ist, dein End ist gekommen und das Maß deiner Gier ist voll. 14. Der Herr der Heerscheren hat bei sich selbst geschworen, dass die Stadt mit fein den Fullen Word, die y Huschrecken über sie hervorlen. 15. Ist es, der die Erde durch sein Markt erschaffen, die Welt durch sein Weisheit gegründet und den Himmel mit Verstand ausgespannt hat. 16. Wenn sein Stimme erhebt, tosen die Wasser im Himmel, a last Wolken aufsteigen, erzeugt Blitz für den Regen und last den Wind frei. 17. Jeder Mensch steht beschamt und one Verstandnis da, besonders die Goldschmied, deren gegossen Gotzenbilder ner betrügerische Schein one Odem sind. 18. Dies Gotzen sind wertlos und ein Werk des Spots, wenn die Sieg der Erbrechnen kommt, wer denn sie vollständig vernichtet wer denn. 19. Gott, der Anteil Jacobs, ist nicht y dies Gotzen, denn ist der Skopfer aller Dinge, und Israel ist das Volk seines recht massigen Erbes. 20. Du, Babylon, warst mein Hammer und mein Kriegswaff, mit do ICH Volke zerschlag und Machtige Königreich zerstört. 21. Mit dir zerschmetterte ICH Förder und ihr Reiter soe die Streitwagen mitsamtiren Lenkern in der Schlacht. 22. ICH benutzt dich im Manner und Frauen, Greys und Kinder soe Junglinge und Jungfrauen gleichermaßen zu vernichten. 23. Mit deiner Hilfe zerschlag ICH Hurten und ihr Herden, Bauen und ihr Gespann soe Stadthalter und Hochranged Beamte. 24. Doch nun wird ICH Babylon und allen Bewohnen Kaldars die Bossheit Vergelten, die sie Zion vor ihren Augen angetan haben, spricht der Herr. 25. ICH richte mich gegen dich, du Berg des Verderbens, der die Ganze des Estort hat, ICH word dich von den Felsen stossen und verbrennen. 26. Man word von dir keenen Stein mehr für Fundamente oder Ecken verwenden, da du für immer ein unbewohnt Einode bleiben wirst. 27. Stellt Banner auf und blast die Posaun unter den Wolken, ruft die Königreich Ararat, Mini und Eskenas herbei, gegen Babylon zu kämpfen. 28. Bereitet die Nationen für den Krieg vor, insbesondere die Könige von Median mit ihren Stadthalten und ihrem gesamten Herrschaftsbereich. 29. Die Erde bebt vor Entsetzen, weil die Plain des Herrn gegen Babylon in Erfüllung gehen und das Land in ein. Menschen leer wust verwandelt word. 30. Die Krieger Babylons haben den Kampf aufgegeben und sich in ihr Festungens zurückgezogen, ihr Kraft ist geschwunden, und ihr Hauser brennen. 31. Ein Boot ilt dem anderen entgegen, dem König von Babylon zu melden, Dasein Stad von allen Seiten gleichzeitig eingenommen wird. 32. Die Übergang sind besetzt, die Vertideigungsanlagen im Sumpfland brennen und die Soldaten sind von tiefer Panik ergriffen. 33. Der Heerscheren sagt, dass Babylon y ein Dreschplatz ist, der festgestampft wird, bald wird die Zeit der Ernte und des Gerichts kommen. 34. Nebuchadnezzar, der König von Babylon, hat uns verschlungen und vertrieben, hat uns y ein Ungeheuer gefressen und unser Land geplündert. 35. Die Bewohner Zions und Jerusalems fordern, dass die Gewalt, die ihnen angetan wird, nun auf Babylon und die Chaldäer zurückfällt. 36. Die Schaltversprich der Herr, die Sachseins Volks zu führen, rasch zu üben und die Wasserquellen Babylons vollständig austrocknen zu lassen. 37. Babylon wird zu einem Trümmerhaufen und einem Rucksackort für Schakali werden, über den die Menschen vor Entsetzen nur noch sichern können. 38. Obwohl sie jetzt noch wie Junglohen brüllen und vor Gehnern, bereite ich ihnen ein End, das ihr Erwartungen übertrifft. 39. Wenn sie berauscht sind, wird ich ihnen einen Trank geben, der sie in einen ruhigen Schlaf versinken lässt, ausdem sie nie wieder erwachen werden. 40. Ich wird sie y Lama, Widder und Boxer Schlackbank führen, wo sie ihrem Schicksal und Gegenwehr begegnen müssen. 41. Wie konnte die Stolstadt Sheshark, die auf der ganzen Erde bewundert wird, so plötzlich eingenommen und zu einem Ort des Schreckens werden? 42. Das Meer ist über Babylon heraufgezogen und die Stadt wird von der Gewalt der Tausenden Wellen vollständig bedeckt. 43. Eierstadt sind zu einer deren Steppe geworden, in der kein Mensch mehr wohnt und durch die kein Reisender mehr sieht. 44. Ich wird den Gott Bell in Babylon bestrafen und im Sein Butte in Tracen, die Volker werden nicht mehr zu im Stromen und die Mauern fallen. 45. Verlust die Stadt, mein Volk, und rettet ihr Leben vor dem brennenden Zorn des Herrn, der über Babylon hereinbricht. 46. Verliert nicht den Mut, wenn gerupt über Gewalt und Matchkämpfer im Land die Rundmachen, den ein Herrscher wird sich gegen den anderen erheben. 47. Es kommt die Zeit, in der ich die Götzen Babylons bestrafen wird, das ganze Land wird gedemütigt, und die erschlagenen werden überall liegen. 48. Dann werden Himmel und Erde über den Untergang Babylons jubeln, weil die Zerstörer ausdem Norden über die Stadt herabgefallen sind. 49. So why Babylon für den Tod weiler Menschen auf der Erde während wirklich war, muss es nun selbst wegen der Erschlagen in Israels fallen. 50. Die Erdem schwert in Common Side, Fleet und Blade nicht stehen, erinnert euch in der Fern und den Herrn und denkt in Jerusalem. 51. Wir schamen uns zutiefst, weil wir beleidigungen horen mussten und fremde in die heiligen Bereich des Tempels des Herrn eingedrungen sind. 52. Doch der Herr kundigten, dass die Götzen Babylons heimsuchen werden die Verwundeten im ganzen Land vor Schmerzstonen werden. 53. Selbst wenn Babylon bis zum Himmel aufsteigen und sein Festungen unerreichbar machen wird, sende ich Zerstörer, die es vernichten werden. 54. Man hort bereits das Lord Geschrei aus Babylon und das Geräusch der Gewaltigen Zerstörung, die über das Land der Chaldäer hereinbricht. 55. Der Herr verwüstet die Stadt und bringt den Lärm zum Schweigen, waren die Wellen der Angreifer y tausends Wasser gegen sie branden. 56. Ein Zerstörer greift Babylon und sein Helden werden gefangen genommen und ihr Waffen zerbrochen, denn der Herr ist ein Gott der gerechten Vergeltung. 57. Ich wird die Anführer, Weisen und Krieger Babylons berauschen, so dass sie in einen ruhigen Schlaf fallen und nie wieder aufstehen werden. 58. Die breiten Mauern Babylons werden dem Erdboden. Gleichgemachten die Hohen Tor verbrannt, die Mühe der Volker war somit wollig umsonst. 59. Dies ist der Auftrag, den der Prophet Jeremiah und Seraja gab, als dieser im Wirten Regierungsjahr Zedekias als Reismarschall nach Babylon reist. 60. Jeremiah schrieb das gesamte Unheil, das über Babylon kommen sollte, in ein Buch und hielt darin al Prophezeiungen gegen die Stadt fest. 61. Why Seraja, Naxena ankunft in Babylon aldies wert lort vorzulisen, damit si gehort werden. 62. Seraja solti beaten, herr, duest angekundigt, dicen ort so grundlich zu vernichten, das wedemensch noctier higher gemmels wieder wonen werden. 63. Sobald du das butch zu end gelesenest, bind einen stein darin und werf es mitten in den Fluss Euphrat. 64. Spritch Dabi, Genorzo word Babylon versinken und wegendes unheils, das got schickt, nie wieder aufsteigen. Higher enden die wert Jeremias.